Bereits die seit 2009 im deutschen Grundgesetz verankerte Schuldenbremse hat erhebliche Regelungslücken und Unschärfen in der Anwendung. Sie hat ihre praktische Bewährungsprobe noch nicht bestanden. Vergleiche Kapitel 8. Unklar bleibt bis zum ersten Prozess die Rolle des deutschen Verfassungsgerichts bei ihrer Umsetzung. Ähnliches gilt auch für die europäische Ebene. Kontrollieren könnte der Europäische Gerichtshof zunächst allenfalls, ob die vertraglichen Auflagen zur gesetzlichen Verankerung einer nationalen Schuldenbremse von den Euro-Ländern erfüllt wurden. Ob dagegen eine Schuldenbremse in zweckmäßiger Weise durch die staatliche Finanzpolitik erfüllt wird, ist dagegen nur schwer zu prüfen. Es war jedenfalls bisher die Tradition des Europäischen Gerichtshofs, nur evidente Verstöße gegen EU-Recht zu rügen. Eine verbindliche Schuldenbremse nach deutschem Muster in den Euro-Ländern muss zwei Hindernisse bewältigen. Zunächst muss sie in dieser Form die nationalen Gesetzgebungsverfahren überwinden und dann muss auch die Anwendungspraxis dem deutschen stabilitätsorientierten Rechtsverständnis entsprechen. Auf dem europäischen Gipfel am 31. Januar 2012, zwei Jahre nach der Aufgabe des No-Bail-Out-Prinzips als dem tragenden Element des Maastricht-Vertrages auf dem Gipfel von Lissabon, wurde dann zur Schuldenbegrenzung und Schuldnerkontrolle ein zwischenstaatlicher Vertrag verabschiedet, dem alle EU-Länder außer Großbritannien und Tschechien zustimmten. Dieser Vertrag muss nach seiner Unterzeichnung durch die Staats- und Regierungschefs, die am 1. März 2012 stattfand, noch in den nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Irland hat sich sogar entschieden, über die Zustimmung zum Vertrag ein Referendum abzuhalten, dessen Ausgang ungewiss ist. Er enthält unter anderem folgende Bestimmungen. Alle Unterzeichnerstaaten sollen auf nationaler Ebene eine Schuldenbremse, goldene Regel, verankern, und zwar vorzugsweise in der Verfassung. Danach soll das strukturelle, konjunkturbereinigte Staatsdefizit im Regelfall 0,5% des BIP nicht übersteigen. Für jeden Staat wird ein länderspezifischer mittelfristiger Zielwert festgelegt. Wer sein Ziel noch nicht erreicht hat, muss einen Zeitplan zur Zielerreichung einreichen. Temporäre Abweichungen sind bei außergewöhnlichen Umständen möglich, müssen aber einen Korrekturmechanismus auslösen. Wer Staatsschulden von mehr als 60% des BIP hat, muss den über 60% hinausgehenden Teil jährlich um durchschnittlich ein Zwanzigstel reduzieren. Bei einem Defizitverfahren, das nach geltendem EU-Recht dann einsetzt, wenn ein Staat die 3% Neuverschuldungsgrenze überschreitet, sollen Empfehlungen der EU-Kommission nur mit qualifizierter Mehrheit zurückgewiesen werden können. Einen Beistand aus dem ab Mitte 2012 geltenden Euro-Rettungsschirm ESM soll nur erhalten, wer den Fiskalpakt ratifiziert und die Schuldenbremse installiert hat. Der Fiskalpakt soll am 1. Januar 2012 in Kraft treten, sobald ihn mindestens 12 Euro-Staaten ratifiziert haben. Weil der zwischenstaatliche Vertrag nicht Teil des EU-Rechts ist, kann die EU-Kommission nicht vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Das soll jeweils ein Unterzeichnerstaat des Fiskalpakts tun, wenn die EU-Kommission die Vertragsverletzung festgestellt hat. Eine Klage ist nur möglich, wenn ein Staat die Schuldenbremse nicht einführt, nicht aber, wenn er sie nicht einhält. Die Bundesbank kommentierte: Trotz einer potenziellen Stärkung der Fiskalregeln wird mit dem Fiskalpakt keineswegs eine Fiskalunion eingeführt. Über den Stabilitäts- und Wachstumspakt hinaus sind keine Durchgriffsrechte der europäischen Ebene auf die nationale Finanzpolitik vorgesehen. Diese sind auch dann nicht vorhanden, wenn die vereinbarten nationalen Regeln in der Praxis nicht adäquat angewendet werden. Wenige Tage nach dem Gipfel kritisierte ein unzufriedener Bundesbankpräsident Weidmann: Die Vorgaben für die nationalen Fiskalregeln lassen noch erhebliche Spielräume und auf europäischer Ebene wird nicht kontrolliert, inwieweit sie dann auch tatsächlich eingehalten werden. Der Grundstein für eine echte Fiskalunion sei nicht gelegt worden. Solange es aber keine zentralen Durchgriffsrechte bei fortgesetztem fiskalischem Fehlverhalten gäbe, sei eine Vergemeinschaftung der Haftung für Schulden nicht zu rechtfertigen. In Kapitel 7 wird näher diskutiert, inwieweit der Fiskalpakt einen tauglichen Beitrag zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise des Euroraums leisten kann. Falls der Fiskalpakt funktioniert, könnte er dazu beitragen, dass die Staatsschulden der Euro-Länder auf längere Sicht tragbar bleiben. Aber er liefert aus sich heraus keine Lösungen für die Ungleichgewichte in Leistungsbilanzen und Kostenstrukturen, die sich zwischen den Nord- und Südländern der Eurozone aufgebaut haben.